ARD. Hamlet, Prinz von Dänemark. Von William Shakespeare. In einem Saal im Schloss zu Helsingør sind feierlich in prächtigen Farben der neue König und die Königin samt einigen Hofbeamten zu kurzem Thronrat beieinander. Nur einer ist in Schwarz, der junge Hamlet. Von Hamlets Tod, des werten Bruders, welcher der liebenswertesten Gemahlin ein Gemahl und dir, mein Hamlet, Vater war. Wie wohl von Hamlets Tod, des werten Bruders, noch das Gedächtnis frisch, und ob es unserem Herzen zu trauern ziemte und dem ganzen Reich in eine Stirn des Grames sich zu falten. So weit hat die Vernunft Natur besiegt, dass wir mit weisem Kummer sein Gedenken und trotzdem unser nicht vergessen. Wir haben also unsere Weiland-Schwester, jetzt unsere Königin, die hohe Witwe und Erbin dieses kriegerischen Staats, mit unterdrückter Freude, sozusagen mit einem heitern, einem nassen Auge, mit Leichenjubel und mit Hochzeitsklage in gleichen Schalen wägend Leid und Lust zur Ehe genommen, haben auch hierin nicht eurer bessern Weisheit widerstrebt, die frei uns zugestimmt. Für alles Dank. Nun, wisst ihr, hat der junge Fortinbras aus Unterschätzung unseres Werts und denkend, es sei der Staat verrenkt und aus den Fugen, mit Botschaft uns zu plagen, nicht ermangelt um Wiedergabe jener Ländereien, von seinem Vater rechtskräftig eingebüßt an unseren tapferen Bruder. Nun, wir senden euch, wackerer Voltimand, mit einem Gruß zum Ohm des jungen Fortinbras dagegen Einspruch zu erheben. Lebet wohl. Hier wie in allem will ich Eifer zeigen. Lebt herzlich wohl. Und nun, Laertes, sagt, was bringt ihr uns? Ihr nanntet ein Gesuch, was ist's, Laertes? Hoher Herr, Vergünstigung nach Frankreich rückzukehren. Woher ich zwar nach Dänemark willig kam, bei eurer Krönung meine Pflicht zu leisten, doch nun gestehe ich, da die Pflicht erfüllt, strebt mein Gedank und Wunsch nach Frankreich hin und neigt sich eurer gnädigen Erlaubnis. Erlaubt's der Vater euch? Was sagt Polonius? Er hat mein Fürst die zögernde Erlaubnis mir durch beharrlich Bitten abgedrungen, dass ich zuletzt auf seinen Wunsch das Siegel der schwierigen Bewilligung gedrückt. Ich bitte euch, gebt Erlaubnis, ihm zu gehen. Nimm deine günstige Stunde, Zeit sei dein und eigene Zierde, nütze sie nach Lust. Doch nun, mein Vetter Hamlet und mein Sohn. Mehr als befreundet, weniger als Freund. Wie? Hängen stets noch Wolken über euch? Nicht doch, mein Fürst, ich habe zu viel Sonne. Mein Hamlet, wirf die nächtige Farbe ab. Such nicht beständig mit gesenkten Wimpern nach deinem edlen Vater dort im Staub. Es ist allgemein, du weißt, was lebt, vergeht und muss durchs Irdische zur Ewigkeit. Es ist allgemein, ja, Mutter. Wenn es wahr ist, weswegen scheint es dir so sonderbar? Scheint? Gnädige Frau, mir gilt kein Scheint. Mein düsterer Mantel, gute Mutter, die gewohnte Tracht von ernstem Schwarz, das stürmische Geseufz und der ergiebige Strom im Auge, auch die gebeugte Haltung des Gesichtes, das alles sind Gebärden, die man spielen könnte. Doch was kein Schein erreicht, das birgt mein Herz. All dies ist Kleid und Putz nur für den Schmerz. Es ist gar liebend eurem Herzen rühmlich, Hamlet, dem Vater diese Trauerpflicht zu leisten. Jedoch auch eurem Vater starb ein Vater, dem seiner. Und der Nachgelassene soll nach kindlicher Verpflichtung einige Zeit die Totentrauer halten. Doch beharren? Wovon man weiß, es muss sein, weswegen das in mürrischem Widerstand zu Herzen nehmen. Es ist Schuld vorm Himmel, Schuld vor den Toten, Schuld vor der Natur. Wir bitten, werft zu Boden dies unfruchtbare Leid und denkt von uns als einem Vater. Was eure Rückkehr zur Hohen Schule in Wittenberg betrifft, so widerspricht sie höchstlich unserem Wunsch und wir ersuchen euch, beliebt zu bleiben, als unser erster Hofmann, Vetter, Sohn. Lass deine Mutter fehl nicht bitten. Hamlet. Ich will euch gern gehorchen, gnädige Frau. Wohl, das ist eine liebe, schöne Antwort. Seid wie wir selbst in Dänemark. Kommt, Gemahlin, kommt mit mir. O, schmelze doch dies allzu feste Fleisch. Zerging und löst in Tau sich auf. Oder hätte nicht der Ewige sein Gebot gerichtet gegen Selbstmord? Gott, oh Gott, wie ekel, schal und flach und widerwärtig scheint mir das ganze Treiben dieser Welt. Pfui, pfui darüber. Es ist ein wüster Garten, des Unkraut aufschießt. Üppig wuchernd Zeug bedeckt ihn gänzlich. Dass es dahin kam. 2 Mond erst tot. Nein, nicht so viel, nicht 2. Solch wahrer König. Im Vergleich zu diesem Apoll, zu einem Satyr. So meine Mutter liebend, dass er des Himmels Winde nicht zu rau ihr Antlitz ließ berühren. Himmel und Erde, muss ich denken, hingen sie doch an ihm, als stieg das Wachstum ihrer Lust mit dem, was ihre Kost war. Und doch in einem Mond, lasst mich's nicht denken. Schwachheit, dein Name ist Weib. Ein kurzer Mond. Bevor die Schuh verbraucht, womit sie meines Vaters Leiche folgte, wie Niobe, ganz Tränen, sie, ja, sie. O Himmel, wird ein Tier, das nicht Vernunft besitzt, doch länger trauern. Meinem Ohm vermählt, dem Bruder meines Vaters, doch ihm ähnlich wie ich dem Herkules, in einem Mond. Bevor das Salz höchst frevelhafter Tränen der wunden Augenröte noch verließ, war sie vermählt. O schnöde Hast, so rasch in dies blutschänderische Bett zu stürzen. Es ist nicht und es wird auch nimmer gut. Doch brich mein Herz, denn schweigen muss mein Mund. Heil eurer Hoheit! Ich bin erfreut, euch wohlzusehen. Horatio! Was macht ihr hier von Wittenberg? Marcellus? Gnädiger Herr. Im Ernst, was führt euch weg von Wittenberg? Ich kam zu eures Vaters Leichenfeier. Ich bitte, spotte meiner nicht, mein Schulfreund. Du kamst gewiss zu meiner Mutter Hochzeit. Fürwahr, mein Prinz. Sie folgte schnell darauf. Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft. Das Gebackene vom Leichenschmaus gab kalte Hochzeitsschüsseln. Mein Vater. Mich dünkt, ich sehe meinen Vater. Wo, mein Prinz? In meines Geistes Aug, Horatio. Er war ein wackerer König. Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem. Ich werde nimmer seinesgleichen sehen. Mein Prinz, ich denk, ich sah ihn vorige Nacht. Sah? Wen? Den König, meinen Vater? Beruhig das Erstaunen eine Weile, bis ich das Wunder durch die Bekräftigung der Männer hier euch kann berichten. Zwei Nächte nacheinander war es den beiden, Marcellus und Bernardo, auf der Wache in toter Stille tiefer Mitternacht, so widerfahren. Ein Wesen wie euer Vater, geharnischt, ganz in Wehr, von Kopf zu Fuß, erscheint vor ihnen, geht mit ernstem Tritt langsam vorbei und stattlich, schreitet dreimal vor ihren starren, furchtergriffenen Augen. Dies vertrauen Sie mir. Ich war die dritte Nacht auf Wache. Und da kommt das Gespenst. Ich kannte euren Vater. Hier, diese Hände gleichen sich nicht mehr. Sagt, wo war's, Marcellus? Auf der Terrasse, wo wir Wache hielten. Sehr sonderbar. Im Ernst, die Herren, dies ängstigt mich. War er geharnischt? Geharnischt. So sah er sein Gesicht nicht. Sein Visier war aufgezogen. Er blickte finster? Nein, eine Miene mehr des Leidens als des Zorns. Blass oder rot? Äußerst blass. Sein Aug auf euch gerichtet? Ganz fest. Ich wach mit dir, Horatio. Vielleicht wird's wiederkommen. Bestimmt. Ich bitte euch alle, habt ihr bis jetzt verheimlicht dies Gesicht? So bleibet ferner fest in eurem Schweigen. Gebt alle meinen Sinn, doch keine Zunge. Ich will die Liebe euch lohnen. Lebt denn wohl. Auf der Terrasse zwischen 11 und 12. Lebt wohl. Lebt wohl, mein Wohl. Des Vaters Geist in Waffen. Da steht's schlimm. Ich ahne schnödes Spiel. Oh, wär erst Nacht. Bis dahin ruhig, Seele. Schnöde Taten. Birgt sie die Erd auch. Müssen sich verraten. Ophelia, mein Reisegut ist eingeschifft. Leb wohl. Leb wohl, Laertes. Und, Schwester, was Hamlet angeht und sein Liebsgetändel, so nimm's als Sitte, als ein Spiel des Bluts, nur Duft und Labsal eines Augenblicks, nichts weiter. Weiter nichts? Er liebt euch jetzt vielleicht, jedoch bei seinem Rang gehört sein Will ihm nicht. Bedenk, was deine Ehre leiden kann, wenn du zu gläubig seinem Liede lauschst, dein Herz verlierst und deinen keuschen Schatz vor seinem ungestümen Drängen öffnest, fürchte es, Ophelia, und halte dich im Hintergrund der Neigung. Das scheueste Mädchen ist verschwenderisch noch, wenn es dem Monde seinen Reiz enthüllt. Ich will den Sinn so guter Lehr bewahren als Wächter meiner Brust. Doch, lieber Bruder, zeigt nicht den steilen Dornenweg zum Himmel andern, derweil als frecher, lockerer Wollüstling er selbst den Blumenpfad der Lust betritt und spottet seines Rats. Oh, fürchte nichts. Da kommt der Vater. Noch hier, da herrscht es, an Bord, an Bord. Der Wind sitzt in dem Nacken eures Segels und man verlangt euch. Hier mein Segen mit dir. Und diese Regeln prägen dein Gedächtnis. Gib den Gedanken, die du hegst, nicht Zunge noch einem Ungebührlichen die Tat. Leutselig sei, doch keineswegs gemein. Hüte dich, in Händel zu geraten. Bist du drin, führ sie, dass sich dein Feind vor dir mag hüten. Dein Ohr leih jedem, wenigen deine Stimme. Nimm Rat von allen, aber spar dein Urteil. Die Kleidung kostbar, wie es dein Beutel kann. Doch nicht ins Grillenhafte, reich, nicht bunt, denn es verkündigt oft die Tracht den Mann. Kein Borger sei und auch Verleiher nicht. Sich und den Freund verliert das Darlehen oft und Borgen stumpft der Wirtschaft Spitze ab. Dies über alles. Sei dir selber treu. Und daraus folgt, so wie die Nacht im Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Leb wohl. Mein Segen fördere dies an dir. In Ehrerbietung nehme ich Abschied, Herr. Leb wohl, Ophelia. Und gedenk an das, was ich dir sagte. Es ist in mein Gedächtnis fest verschlossen. Lebt wohl! Was ist Ophelia, das er euch gesagt? Vom Prinzen Hamlet war's. Ha, wohl bedacht. Ich höre, dass Hamlet euch seit kurzem oft vertraute Stunden schenkt und dass ihr selbst mit eurem Zutritt sehr bereit und frei wart. Wenn dem so ist, muss ich euch sagen, dass ihr euch selber nicht so klar versteht, als meiner Tochter ziemt und eurer Ehre. Was gibt es zwischen euch? Er hat seit kurzem mir und mehr als einmal Anträge seiner Zuneigung gemacht. Puh, Zuneigung? Ihr sprecht wie junges Blut, in solch Gefährlichkeiten unbewandert. Glaubt ihr ihm? Ich weiß nicht, Vater, was ich denken soll. So hört's. Ihr seid ein dummes Ding, dass ihr Anträge habt für bar genommen, die ohne Ertrag sind. Er hat in seiner Liebe in mich gedrungen, in aller Ehr und Sitte. Ja, geht mir, geht. Und hat sein Wort beglaubigt, lieber Herr, beinahe durch jeden heiligen Schwur des Himmels. Ja, sprenkeln für die Drosseln. Dies Lodern, Tochter, nehmt keineswegs für Feuer. Kargt von nun an ein wenig mehr mit eurer keuschen Nähe. Kurz, ihr sollt mir grad heraus von heute an die Muße keines Augenblicks so schmähen, dass ihr Gespräche mit Prinz Hamlet pflegt. Ich will gehorchen, Herr. Die Luft geht scharf. Es ist entsetzlich kalt. Es ist eine schneidende und strenge Luft, mein Prinz. Was ist die Uhr, Horatio? Ich denke, nahe an 12. Nicht doch. Es hat geschlagen. Wirklich schon? Die Stunde rückt heran, worin der Geist gewohnt ist, umzugehen. Was stellt das vor, mein Prinz? Der König zecht. Die laute Runde taumelt. Wenn ihr Züge Rheinweins runtergießt, verkünden lärmend Pauken und Trompeten den ausgebrachten Trunk. Ist das jetzt Brauch in Dänemark? Oh ja. Wo sieht man, Prinz? Es kommt. Engel und Boten Gottes steht uns bei. Sei du ein Geist des Segens, sei ein Kobold. Bring Himmelslüfte oder Dampf der Hölle. Sei dein Beginn in boshaft oder liebreich. Du kommst in so fragwürdiger Gestalt, dass ich dich sprechen will. Ich nenne dich Hamlet, Fürst, Vater, Dänenkönig. O, gib Antwort! Lass mich in Blindheit nicht vergehen. Nein, sag, warum dein fromm Gebein in Todesschutz das Leinen hat gesprengt? Was bedeutet's, dass toter Leichnam du in vollem Stahl aufs Neu des Mondes Dämmerschein besuchst? Die Nacht entstellens! Sag, warum? Was sollen wir? Es winket euch, mit ihm hinwegzugehen. Es will mich sprechen? Geht nicht, mein Prinz! Mein Leben achte ich keinen Adel wert. Es winkt mir wieder fort. Ich folge ihm nach. Ihr dürft nicht gehen, mein Prinz! Die Hände weg! Hört uns, ihr dürft nicht gehen! Es winkt mir immer fort. Lasst los! Beim Himmel, den mach ich zum Gespenst, der mich zurückhält. Ich sage fort! Geh! Folge dir. Er kommt ganz außer sich. Welch Ende wird dies nehmen? Etwas ist faul im Staate Dänemark. Der Himmel wird es lenken. Lasst uns folgen. Ich gehe nicht weiter. Wohin führst du mich? Hör an. Ach, armer Geist. Beklag mich nicht. Doch leider in Ernst gehört dem, was ich kund will tun. Ich war dein Vater. Verdammt, für eine Zeit lang nachts zu wandern und tags gebannt zu seufzen in der Glut, bis die Verbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind. Wäre es nicht verboten, das Innere dieses Kerkers zu enthüllen, so höbe ich eine Kunde an, von der das kleinste Wort die Seele dir zermalmte. Doch diese überirdische Kunde fasst kein Ohr von Fleisch und Blut. Horch, horch, oh horch. Wenn je du deinen Vater liebtest, o Himmel, räch meinen schnöden, unerhörten Mord. Mord? Ein schnöder Mord, ein höchst vollkommener. Doch dieser unerhört und unnatürlich. Erkläre dich, dass ich auf Schwingen, rasch wie Andacht und des liebenden Gedanken zur Rache stürme, Vater. Nun, Hamlet, höre. Es heißt, dass, als ich schlief in meinem Garten, ein Wurm mich stach. Jüngling, der Wurm, der deines Vaters Leben stach, trägt seine Krone jetzt. Oh, mein prophetisches Gemüt, mein Oheim! Ja, er, der Ehebrecher, gewann den Willen der scheinbar tugendsamen Königin zu schnöder Lust. Doch still, mich dünkt, ich wittere Morgenluft. Kurz lass mich sein. Da ich im Garten schlief, beschlich dein Oheim meine müde Stunde und träufelt in mein Ohr ein tödlich Gift. So ward ich schlafend und durch Bruderhand um Leben, Krone, Weib in eins gebracht. Die Rechnung nicht geschlossen, ins Gericht mit aller Schuld auf meinem Haupt gesandt. Oh schaudervoll, höchst schaudervoll. Lass Dänemarks königliches Bett kein Lager für Blutschand und verruchte Wollust sein. Doch wie du immer deine Tat betreibst, befleck dein Herz nicht, dein Gemüt ersinne nichts gegen deine Mutter. Lebe wohl. Der Stern dort zeigt, dass sich die Frühe naht. Ade, ade. Gedenke mein. Halt aus. Halt aus, mein Herz. Ihr, meine Sehnen, altert nicht sogleich. Tragt fest mich aufrecht. Dein Gedenken. Ja. Ach, dein Gebot soll leben ganz allein im Buche meines Hirns. Ganz unvermischt mit niedrigeren Dingen. Dein Gedenken. Oh, höchst verderblich Weib. Oh, Schurke. Lächelnder, verdammter Schurke. Schreibt Kavalier. Es kann ein Mensch lächeln und lächeln und ein Schurke sein. Die Losung heißt Ade, ade, gedenke mein. Mein Prinz! Mein Prinz! Prinz Hamlet! Heda! He! Mein Prinz! Wie steht's, mein gnädiger Herr? Oh, wunderbar. Wollt ihr schweigen? Ja, mein Prinz. Es lebt kein Schurke im ganzen Dänemark, der nicht ein ausgemachter Bube wäre. Es braucht kein Geist vom Grabe herzukommen, um das zu sagen. Richtig. Und so ohne alle weitere Förmlichkeit, denke ich, wir schütteln uns die Hände und scheiden. Ich für mein armes Teil will beten gehen. Was die Erscheinung angeht, sage ich euch, es ist ein ehrliches Gespenst. Und nun, ihr Lieben, wofern ihr Freunde seid, Mitschüler Krieger, gewährt ein kleines mir. Macht nie bekannt, was ihr in dieser Nacht gesehen. Wir wollen's nicht, mein Prinz. Gut. Aber schwört. Schwört auf mein Schwert. Bursch, sagst du das? Ihr hört im Keller den Gesellen. Bequem mit euch zu schwören. Sagt den Eid. Niemals von dem, was ihr gesehen, zu sprechen. Schwört auf mein Schwert. Brav, alter Maulwurf. Treffliche Miniere. Dies ist erstaunlich fremd. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Doch kommt, hier wie vorhin schwört mir, so Gott euch helfe. Wie fremd und seltsam ich mich nehmen mag, da mir es vielleicht in Zukunft dienlich scheint, ein wunderliches Wesen anzulegen. Ihr wollet nie, wenn ihr alsdann mich seht, durch zweifelhafte Reden, als nun wir wissen oder wir könnten, wenn wir wollten oder ja, wenn wir reden möchten und solch verstohlenes Deuten mehr verraten, dass ihr von mir was wisst, dies nicht zu tun. So Gnad und Heil in höchster Not euch helfe. Das Schwert. Ruh. Ruh. Verstörter Geist. Nun, liebe Herren, empfehle ich euch mit aller Liebe mich. Und was ein armer Mann wie Hamlet ist, vermag, so Gott will, soll nicht fehlen. Lasst uns gehen. Und bitt ich, stets den Finger auf den Mund. Die Zeit ist aus den Fugen. Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Oh, kommt, lasst uns zusammen gehen. Was gibt's, Ophelia? Was gibt's? Oh, lieber Vater, ich bin so sehr erschreckt. Oh, doch, in Himmelsnamen. Als ich in meinem Zimmer näht, auf einmal Prinz Hamlet mit ganz aufgerissenem Wams, bleich wie sein Hemde, schlotternd mit den Knien, mit einem Blick von Jammer so erfüllt, als wäre er aus der Hölle losgelassen, um Gräuel kundzutun. So tritt er vor mich. Verrückt aus Liebe. Herr, ich weiß es nicht. Und was sagt der Prinz? Er griff mich bei der Hand und hielt mich fest. Dann lehnte er sich zurück, so lang sein Arm. Und mit der anderen Hand so überm Auge betrachtet er so prüfend mein Gesicht, als wollte er es zeichnen. Lange stand er so. Zuletzt ein wenig schüttelnd meine Hand und dreimal hin und her den Kopf so wegend, holte er solch einen bangen, tiefen Seufzer, als sollte er seinen ganzen Bau zertrümmern und endigen sein Dasein. Dies getan, lässt er mich gehen und über seine Schultern den Kopf zurückgedreht, schien er den Weg zu finden ohne seine Augen. Denn er ging zur Tür hinaus ohne ihre Hilfe und wandte bis zuletzt ihr Licht auf mich. Geht mit mir. Kommt, ich will den König suchen. Dies ist die wahre Schwärmerei der Liebe, die ungestüm von Art sich selbst zerstört und zu verzweifelten Entschlüssen leitet. Es tut mir leid. Sagt, gabt ihr ihm seit kurzem harte Worte? Nein, bester Vater, nur wie ihr mir befahlt, wies ich die Briefe ab und weigerte ihm den Zutritt. Das hat ihn verrückt gemacht. Verdammt, mein Argwohn. Uns Alten ist so eigen, wie es scheint, mit unserer Meinung übers Ziel zu schießen, als häufig bei dem jungen Volk der Mangel an Vorsicht ist. Gehen wir zum König. Komm, er muss dies wissen. Willkommen, Rosenkranz und Güldenstern. Ihr hörtet von der Verwandlung Hamlets schon. Ich ersuche euch beide, an unserem Hofe zu verweilen und zu erspähen, ob irgendwas uns unbekannt ihn drückt, das aufgedeckt zu heilen wir vermöchten. Ihr lieben Herren, er hat euch oft genannt. Ich weiß gewiss, es gibt nicht andere zwei, an denen er so hängt. Es stände euren Majestäten zu, mehr zu gebieten, als uns zu ersuchen. Wir gehorchen beide. Dank, Rosenkranz und lieber Güldenstern. Dank, Güldenstern und lieber Rosenkranz. Es bringe wer die Herren zu Hamlet. Gott mache unsere Gegenwart und Hilfe genehm und heilsam für den Prinz. Ja und Amen. Bleibt, mein Gemahl. Dort kommt Polonius. Majestät, ich komme mit einer Botschaft. Und draußen steht Herr Woltimand mit einer Nachricht, dass der freche Zug des Fortinbras nach Dänemark von seinem Ohm, dem alten Norweg, abgeblasen wurde. Doch er erhielt Vollmacht, gegen den Polacken die so geworbenen Truppen zu gebrauchen. Jedoch, was wichtiger ist, ich denke, dass ich ausgefunden habe, was eigentlich an Hamlets Wahnsinn schuld. Das wünsche ich sehr zu hören. Mein Fürst und gnädige Frau, hier zu erörtern, was Majestät ist, was Ergebenheit, warum Tag, Tag, Nacht, Nacht, die Zeit, dass diese Nacht und Tag und Zeit verschwenden. Weil Kürze, denn des Witzes Seele ist, fass ich mich kurz. Euer edler Sohn ist toll. Toll nenne ich's. Mehr Inhalt, weniger Kunst. Toll ist er, das ist wahr. Wahr ist, es ist schade. Und schade, dass es wahr ist. Dumme Wendung. Erwägt. Ich habe eine Tochter, hab sie, weil sie mein, die mir aus schuldigem Gehorsam seht, dies hier gegeben. An die himmlische und den Abgott meiner Seele, die liebreizende Ophelia. Das ist eine schlechte Redensart, eine gemeine Redensart. Liebreizend ist eine gemeine Redensart. Aber hört nur weiter. Zweifle an der Sonne Klarheit, zweifle an der Sterne Licht, zweifle, ob lügen kann die Wahrheit, nur an meiner Liebe nicht. O liebe Ophelia, es gelingt mir schlecht mit dem Silbenmaße. Ich besitze die Kunst, nicht meine Seufzer zu messen, aber dass ich dich bestens liebe, o Allerbeste, das glaube mir. Leb wohl, der deine ja auf ewig teuerstes Fräulein, solange diese Maschine ihm zugehört. Hamlet. Wie nahm sie seine Liebe auf? Ich redete zu meinem jungen Fräulein so. Prinz Hamlet ist ein Fürst, zu hoch für dich, dies darf nicht sein. Sie macht sich meinen Rat zunutz und er, verstoßen, um es kurz zu machen, fiel in eine Traurigkeit, dann in ein Fasten, drauf in ein Wachen, dann in eine Schwäche, dann in Zerstreuung und durch solche Stufen in die Verrücktheit, die ihn jetzt verwirrt. Ihr denkt, dies sei's? Wie lässt sich's prüfen? Ihr wisst, der Prinz geht Stund um Stunden hier auf und ab in dieser Galerie. Da will ich meine Tochter zu ihm lassen. Steht ihr mit mir dann hinter einem Teppich, bemerkt den Hergang. Wenn ihr sie nicht liebt und dadurch nicht um die Vernunft gekommen, so lasst mich nicht mehr Staatsbeamter sein. Seht, wie der arme Hamlet traurig kommt und liest. Jetzt fort, fort. Ich ersuche euch beide fort von hier. Ich aber mache mich gleich an ihn. O erlaubt. Wie geht es meinem besten Prinzen Hamlet? Gut, dem Himmel sei Dank. Kennt ihr mich, gnädiger Herr? Ihr seid der Fischhändler. Das nicht. Habt ihr eine Tochter? Ja, mein Prinz. Lasst sie nicht in der Sonne gehen. Empfänglichkeit ist ein Segen, doch nicht wie eure Tochter empfangen könnte. Seht euch vor, Freund. Immer auf meine Tochter angespielt. Und doch kannte er mich vorher nicht. Was lest ihr, mein Prinz? Worte. Worte, Worte. Aber wovon handelt es? Wer handelt? Ich meine, was steht in dem Buche, mein Prinz? Verleumdungen, Herr. Der satirische Schuft hier schreibt, dass alte Männer graue Bärte haben, dass ihre Gesichter runzlig sind, dass ihnen zäher Ambra und Harz aus den Augen trieft, dass sie einen überflüssigen Mangel an Witz und daneben sehr kraftlose Lenden haben. Ob ich nur gleich von allem diesen innigst und bestens überzeugt bin, so halte ich es doch nicht für billig, es so zu Papier zu bringen. Denn ihr selbst, Herr, würdet so alt werden wie ich, wenn ihr wie ein Krebs mit euren Jahren rückwärts gehen könntet. Ist die schon Tollheit, hat es doch Methode. Wollt ihr nicht aus der Luft gehen, Prinz? In mein Grab? Bei Gott, das wäre wirklich aus der Luft gegangen. Mein gnädigster Herr, ich will ehrerbietigst meinen Abschied von euch nehmen. Ihr könnt mir nichts abnehmen, das ich lieber fahren ließe. Bis auf mein Leben. Bis auf mein Leben. Lebt wohl, mein Prinz. Die langweiligen alten Narren. Ihr sucht den Prinzen Hamlet, Rosenkranz und Güldenstern. Dort ist er. Gott grüß euch, Herr, mein teurer Prinz. Verehrter Prinz. Gute Burschen, wie geht's euch? Wie mittelmäßigen Söhnen dieser Erde. Wir sind nicht der Knopf auf Fortunas Mütze. Noch die Sohlen ihrer Schuhe. Auch das nicht, gnädige Herr. Ihr wohnt also in der Gegend des Gürtels oder im Mittelpunkt ihrer Gunst. Wir sind nur ihre gewöhnlichen Kunden. Im Schoße des Glücks. Oh, sehr wahr. Es ist eine Metze. Hat man nach euch geschickt? Kommt, geht ehrlich mit mir um. Nun sagt doch. Ich weiß, der gute König hat nach euch geschickt. Gnädiger Herr, man hat nach uns geschickt. Ich will euch sagen, warum. Ich habe seit kurzem, ich weiß nicht wodurch, alle meine Munterkeit eingebüßt. Es steht so übel um meine Gemütslage, dass die Erde, dieser vortreffliche Bau, mir nur ein kahles Vorgebirge erscheint. Seht ihr, dieser Baldachin, die Luft, dies tüchtige, umwölbende Firmament, dies majestätische Dach mit goldenem Feuer ausgelegt, kommt mir nicht anders vor als ein fauler, verpesteter Haufe von Gedünst. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig, im Handeln, wie ähnlich einem Engel, im Begreifen, wie ähnlich einem Gott. Die Zierde der Welt, das Vorbild der Lebendigen. Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staub? Ich habe keine Lust am Manne. Und am Weibe auch nicht. Weswegen lachte die, als ich sagte, ich habe keine Lust am Manne? Ich dachte, wenn ihr keine Lust am Manne habt, welche Fastenbewirtungen die Schauspieler bei euch finden werden. Wir holten sie unterwegs ein. Sie kommen her, um euch ihre Dienste anzubieten. Der den König spielt, soll willkommen sein. Was für eine Gesellschaft ist es? Es sind die Schauspieler aus der Stadt, an denen ihr so viel Vergnügen fandet. Da sind die Schauspieler schon. Hamlet empfing die Freunde von der Bühne mit herzlichem Gepränge, tat vertraut mit ihnen und ließ sich von einem aus einem Schauspiel die Stelle deklamieren, in der er weinen soll um Hekuba. Und wirklich, dieser weinte. Er fegte nach dem Vortrag alles fort und blieb allein. Oh, welch ein Schurk und niederer Sklave bin ich. Ist nicht erstaunlich, dass der Spieler bei einer bloßen Dichtung, einem Traum der Leidenschaft, vermochte seine Seele nach eigenen Vorstellungen so zu zwingen, dass sein Gesicht von ihrer Erregung blasste, sein Auge nass Bestürzung in den Mienen, gebrochene Stimme und seine ganze Haltung gefügt dem Sinne nach. Und alles das um nichts. Um Hekuba. Was ist ihm Hekuba? Was ist ihr, dass ihr um sie sollt weinen? Hätte er das Stichwort und den Ruf zur Leidenschaft wie ich, was wird er tun? Die Bühnen Tränen ertränken und jedes Ohr mit seinem Fluch erschüttern. Bis zum Wahnwitz den Schuldigen treiben, Unwissende verwirren, ach, betäuben die Fassungskraft des Auges und des Ohrs. Und ich? Ein blöder, schwachgemuter Schurke schleiche wie Hans der Träumer meiner Sache fremd und kann nichts sagen. Nichts. Für einen König, an dessen Eigentum und teurem Leben verdammter Raub geschah, bin ich eine Memme? Wer schilt mich schämen, bricht mir den Kopf in zwei, zwickt an der Nase mich und straft mich lügentief in den Hals hinein? Wer tut mir das? Ach, ich nehm's hin am End. Es ist nicht anders. Ich hege Taubenmut. Mir fehlt's an Galle, die bitter macht den Druck. Sonst hätte ich längst mit dieses Sklavenaas des Landes Geier gemästet. Blutger, kupplerischer Bube, fühlloser, falscher, geiler, schläger Bube. Ach, welch ein Esel bin ich. Trefflich brav. Dass ich, der Sohn von einem teuren Vater, der mir ermordet ward, von Höll und Himmel zur Rache angespornt, mit Worten nur wie eine Hure muss mein Herz entladen und mich aufs Fluchen legen wie ein Weibsbild, wie eine Küchenmark. Pfui, pfui darüber. Frisch ins Werk, mein Kopf. Ich habe gehört, dass schuldige Geschöpfe bei einem Schauspiel sitzend durch die Kunst der Bühne so getroffen worden sind im innersten Gemüt, dass sie sogleich zu ihren Missetaten sich bekannten. Denn Mord hat ja schon keine Zunge, spricht mit wunderbarsten Stimmen. Sie sollen was wie die Ermordung meines Vaters spielen vor meinem Oheim. Ich will seine Blicke beachten, will ihn prüfen bis ins Mark. Stutzt er auch nur, so weiß ich meinen Weg. Der Geist, den ich gesehen, kann ein Teufel sein. Der Teufel hat Gewalt, sich zu verkleiden in lockende Gestalt. Ja, und vielleicht bei meiner Schwachheit und Melancholie täuscht er mich zum Verderben. Ich will Grund, der sicherer ist. Das Schauspiel sei die Schlinge, in die den König sein Gewissen bringe. Ihm keine Wendung des Gesprächs heraus, warum er diese Wirrnis trägt, die seiner Tage Ruhe so rau durchschrillt mit stürmischer, gefährlicher Verrücktheit, Rosenkranz? Er gibt es zu, er fühle sich verstört. Allein wodurch will er durchaus nicht sagen. Es traf sich, dass wir unterwegs Schauspieler eingeholt. Und mich ersucht er, eure Majestäten zum Hören und zum Sehen eines Spiels zu laden. Von ganzem Herzen. Dank, Polonius. Es freut mich sehr, dass er sich dahin neigt. Ihr lieben Herrn, schärft seine Lust noch ferner und treibt ihn zu Ergötzlichkeiten an. Verlass uns gleichfalls, liebe Gertrud. Wir haben Hamlet herbestellt, damit er hier Ophelien wie durch Zufall treffen mag. Ihr Vater und ich selbst, wir wollen ihn belauschen. Sehr wohl. Was euch betrifft, Ophelia, wünsche ich, dass eure Schönheit der beglückte Grund von Hamlets Wildheit sei. Ich wünsche es, gnädige Frau. Geht hier umher, Ophelia. Mein König, lasst Platz uns nehmen im Versteck. Ihr aber lest aus solcher Übung schein die Einsamkeit bemäntle. Wie oft sind wir hierin zu tadeln. Gar viel erlebt man's. Mit der Andacht, Mienen und frommem Wesen überzuckern wir den Teufel selbst. Mit scharfer Geißel trifft dies Wort in mein Gewissen. Ich höre ihn kommen, Majestät, nur ins Versteck. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erleiden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben. Schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdischen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend zu so hohen Jahren bringt. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe, Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwertschweigendem Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte mit einer Nadel bloß. Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmüh? Nur, dass die Furcht vor etwas nach dem Tode, das unentdeckte Land, aus des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen bricht, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstheit Feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so den Namen Tat. Still, die reizende Ophelia. Nymphe? Schließ in dein Gebet all meine Sünden ein. Mein Prinz, wie geht es euch nach so vielen Tagen? Ich danke euch untertänig. Wohl. Mein Prinz, ich habe von euch noch Angedenken, die ich schon längst begehrt zurückzugeben. Ich bitte euch, nehmt sie an euch. Nein, ich nicht. Ich gab euch niemals was. Mein teurer Prinz, ihr wisst sehr wohl, ihr tatet's. Und Worte süßen Hauchs dabei, die reicher die Dinge machten. Da ihr Duft dahin, nehmt sie zurück. Dem edleren Gemüte verarmt die Gabe mit des Gebers Güte. Hier, gnädger Herr. Seid ihr tugendhaft? Gnädger Herr. Seid ihr schön? Was meint eure Hoheit? Dass, wenn ihr tugendhaft und schön seid, eure Tugend keinen Verkehr mit eurer Schönheit pflegen darf. Könnte Schönheit wohl besseren Umgang haben als mit der Tugend? Ja, gewiss. Denn die Macht der Schönheit wird eher die Tugend in eine Kupplerin verwandeln, als die Kraft der Tugend die Schönheit sich ähnlich machen kann. Ich liebte euch. Einst. In der Tat, mein Prinz, ihr machtet mich's glauben. Ihr hättet mir nicht glauben sollen. Ich liebte euch nicht. Umso mehr wurde ich betrogen. Geh in ein Kloster. Warum wolltest du Sünder zur Welt bringen? Wir sind ausgemachte Schurken, alle. Trau keinem von uns. Geh deines Wegs ins Kloster. Wo ist euer Vater? Zu Hause, gnädiger Herr. Lass die Tür hinter ihm abschließen, damit er den Narren irgend anders spielt als in seinem eigenen Haus. Leb wohl. Hilf ihm, gütiger Himmel. Wenn du heiratest, so gebe ich dir diesen Fluch zur Aussteuer. Sei so keusch wie Eis, so rein wie Schnee. Du wirst der Verleumdung nicht entgehen. Geh in ein Kloster, leb wohl. Oder willst du durchaus heiraten? Nimm einen Narren. Denn gescheite Männer wissen allzu gut, was ihr für Ungeheuer aus ihnen macht. In ein Kloster, geh und erschleunigst. Leb wohl. Himmlische Mächte, stellt ihn wieder her. Ich sage, wir wollen nichts mehr vom Heiraten wissen. Wer schon verheiratet ist, alle außer einem, soll das Leben behalten. In ein Kloster, geh. Leb wohl. Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört. Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge, des Krieges Arm, des Staates Blum und Hoffnung, der Sitte Spiegel und der Bildung Muster, das Merkziel der Betrachter ganz, ganz hin. Und ich, der Frauen elendeste und ärmste, die seiner Spüre Honig sog. Ich sehe die edle, hochgebietende Vernunft misstönend wie verstimmte Glocken jetzt. Weh mir, wehe, dass ich sah, was ich sah und sehe, was ich sehe. Sie ist allein, Polonius. Nun, Ophelia, ihr braucht nicht, was der Prinz gesagt, zu melden. Wir hörten alles. Majestät, es dünkt mich gut. Lasst seine hohe Mutter ihn nach dem Schauspiel, das er uns spielen lassen will, sein Leid ihr zeigen. Heißt sie Frank ihn fragen. Dann stelle ich mich, wenn's recht ist, ins Gehör der Unterredung zwischen Sohn und Mutter. Bringt sie nichts heraus, schickt ihn nach England. Oder sperrt ihn wohl nach eurer Weisheit ein. Nun komm, Ophelia. Lassen wir die Majestät allein. Aus Liebe, Toll. Sein Hang geht dahin nicht. Und was er sprach, war nicht wie Wahnsinn. Ihm ist was im Gemüt, worüber seine Schwermut brütend sitzt. Und wie ich sorge, wird die Ausgeburt gefährlich sein. Um dem zuvorzukommen, er soll in Eile nach England. Vielleicht vertreibt die See, die neuen Länder, dies etwas, das in seinem Herzen steckt, um das sein Kopf beständig grübelt. Ja, es soll geschehen. Wahnsinn bei Großen darf nicht ohne Wache gehen. Prinz Hamlet hatte im Theatersaal, was Witz und Rang und Namen trug, in Dänemark versammelt. Nun sitzt der König da im Purpur, die Königin mit Diadem und Perlen, Polonius, ahnungslos geschwätzigt und Kunstgenuss erwartend wie ein junger Fant, Horatio mit verschlossenem Gesicht und alle anderen bunt und farbig wie die Zeit. Und unter ihnen sitzt Ophelia, ganz den Blick für Hamlet, der erregten König und die Königin bewacht. Prinz Hamlet hat sich eine Pantomime ausgedacht, wie folgt. Ein König und eine Königin sehr zärtlich treten auf. Die Königin umarmt den König und erweist ihm Liebe durch innige Gebärden. Dann legt der König sich auf ein Blumenbett nieder und entschläft. Die Königin geht fort. Da tritt ein Kerl ans Bett des Schlafenden und nimmt dem König die Krone ab und küsst sie, gießt in das Ohr des Schlafenden ein Gift und geht Triumph in Gang und Antlitz ab. Und wieder kommt die Königin und findet einen Toten. Wie leidenschaftlich klagt sie an der Leiche. Da tritt auf der Kerl mit zwei Dienern und scheint weh zu klagen mit der Witwe, und die Diener bemächtigen sich des Toten, tragen ihn hinweg. Und jetzt wirbt der Vergifter mit Geschenken um die neue Witwe. Sie scheint abgeneigt, jedoch nicht lange, und sie nimmt Geschenke des Mörders an und geht voll Glück und Liebe mit ihm fort. So war die Pantomime Hamlets. Doch damit nicht genug, der Prinz war unersättlich im Prüfen seines Oheims und der Mutter. Er wollte jeden Zweifel aus der Seele räumen und ließ die angeführte Pantomime mit Worten wiederholen. Gleich dem Verdurstenden nach Wasser spähend, sah triumphierend er das Schauspiel auf der Bühne sich in des Oheims Zügen wieder malen. Frau Mutter, wie gefiel euch dieses Stück bisher? Die Dame, die die Königin spielt, hat zu viel geschworen. Denn welche Witwe Hamlet hält den Schwur, nie mehr zu heiraten? Da durch Natur den Witwe nicht verschlossen wird, mein Hamlet. Das Stück ist schlecht. Habt ihr euch den Inhalt des Stückes vorher angesehen? Wird es kein Ärgernis geben? Nein, nein, Majestät, ich bitte euch, Sie spaßen nur. Vergiften im Spaß, kein Ärgernis in der Welt. Wie nennt ihr das Stück, Hamlet? Die Mausefalle. Und wie das? Nur bildlich. Das Stück ist die Vorstellung eines in Vienna geschehenen Mordes. Ach, ihr werdet gleich sehen, es ist spitzbübischer Handel. Aber was tut's? Euer Majestät und uns, die wir ein freies und reines Gewissen haben, trifft es nicht. Der Aussätzige mag sich jucken, unsere Haut ist gesund. Komm jetzt hierher, lieber Hamlet. Setz dich zu mir. Nein, gute Mutter. Hier ist ein stärkerer Magnet. Fräulein, darf ich in eurem Schoße liegen? Nein, mein Prinz. Ich meine den Kopf auf euren Schoß gelehnt. Ja, mein Prinz. Denkt ihr, ich hätte amüsante Dinge im Sinn? Ich denke nicht. Ah, das Stück geht endlich weiter. Da, dieser Mensch, der eben auftritt, ist ein gewisser Lucianus, ein Neffe des Königs. Der König liegt dort, schlafend, auf der Bank. Ihr übernehmt das Amt des Chorus, mein Prinz. Ich wollte zwischen euch und eurem liebsten Dolmetscher sein, wenn ich die Püppchen nur tanzen sehe. Ihr seid spitz, gnädiger Herr. Fang an, Mörder! Lass deine vermaledeiten Gesichter und fang mit Worten an. Wohl auf! Es brüllt um Rache, das Gekrächz des Raben. Gedanken schwarz, Gift wirksam, Hände fertig. Gelegene Zeit, kein Wesen gegenwärtig. Du schnöder Trank aus mitternächtigem Kraut, dreimal vom Fluche Hekates betaut, dass ich dein Zauber, deine grause Schärfe, sogleich auf dies gesunde Leben werfe. Seht, Majestät, wie ruhig und gelassen er dem Schlafenden das Gift ins Ohr gießt. Ihr werdet gleich hören, wie der Mörder die Liebe von Gonzalos Gemahlin gewinnt. Der König steht auf. Wie? Durch falschen Feuerlärm erschreckt. Wie geht es meinem Gemahl? Mach dem Schauspiel ein Ende. Leuchtet mir. Fort. Licht, Licht. Gesunde hüpft und lacht, dem Wunden ist vergällt, der eine schläft, der andere wacht, das ist der Lauf der Welt. Oh, liebster Horatio, ich wette tausend auf das Wort des Geistes. Merktest du, Horatio? Sehr gut. Bei der Rede vom Vergiften. Ich habe ihn genau beobachtet. Ich bin ganz aufgelöst. Ich komme zurück. Vergönnt mir ein Wort, gnädiger Herr. Eine ganze Geschichte, Herr. Der König hat sich auf sein Zimmer begeben und ist übel. Vom Trinken, Herr. Nein, von Galle. Die Königin, eure Mutter, hat mich in der tiefsten Bekümmernis zu euch geschickt. Euer Betragen hat sie in Bestürzung und Verwunderung versetzt. Oh, wundervoller Sohn, über den seine Mutter so erstaunen kann. Kommt kein Ersatz. Sie wünscht, mit euch in ihrem Zimmer zu reden, ehe ihr zu Bett geht. Wir wollen gehorchen, und wenn sie 10-mal unsere Mutter wäre. Ich komme im Augenblick ist leicht gesagt. Lasst mich, Freunde, lasst mich. Endlich. Nun ist die wahre Spukezeit der Nacht, wo Grüfte gähnen und die Hölle selbst Pest haucht in diese Welt. Nun tränke ich wohl heiß Blut und täte bittere Dinge, die der Tag mit Schaudern sähe. Still. Jetzt zu meiner Mutter. O Herz, vergiss nicht die Natur. Nie dränge sich Neros Seele in diesen festen Busen. Grausam, nicht unnatürlich, lass mich sein. Nur reden will ich, Dolche. Keine brauchen. Ich mag ihn nicht. Ich will ihn nicht mehr sehen. Drum Rosenkranz und Güldenstern, macht gleich euch fertig. Ich stelle schleunig eure Vollmacht aus. Der Prinz soll dann mit euch nach England hin. Mein Fürst! Dort kommt Polonius. Nun, was gibt's? Mein Fürst, er geht in seiner Mutter Zimmer. Ich will mich hinter die Tapete stellen, zu hören, wie es geht. Lebt wohl, mein Fürst. Lebt wohl, Polonius, geht. Herr Rosenkranz, Herr Güldenstern, lebt wohl. Lebt wohl, mein Fürst, lebt wohl. Meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel. Sie trägt den ersten Ältesten der Flüche. Mord eines Bruders. Ach. Beten kann ich nicht. Ist gleich die Neigung dringend wie der Wille. Wie wer diese Hand auch ringsherum in Bruderblut getaucht, gibt es im milden Himmel so viel Regen nicht, sie weiß wie Schnee zu waschen? Wozu dient die Gnad, wenn nicht zur Deckung sündiger Stirn? Aber welch Gebet dient mir? Vergib mir meinen schnöden Mord. Dies kann nicht sein. Mir bleibt doch stets noch alles, was mich zum Mord getrieben. Meine Krone, mein eigener Ehrgeiz, meine Königin wird dem verziehen, der bei der Untat bleibt. Sehen, was die Reue kann, was kann sie nicht. Doch wenn man nicht bereuen kann, was kann sie? O Jammerstand, o Busen schwarz wie Tod, o Seele, die sich frei zu machen ringend noch mehr verstrickt wird. Engel, helft, versucht, beugt euch, ihr starren Knie, gestähltes Herz, sei weich wie Sehnen neugeborener Kinder. Wo bin ich? Das ist nicht meine Mutterzimmer. Vielleicht wird alles gut. Hier bin ich. Und der Mörder kniet. Jetzt könnte ich's tun. Er ist im Beten. Jetzt will ich's tun. Und so geht er gen Himmel. Und so bin ich gerecht. Das hieß, ein Bube ermordet meinen Vater und dafür send ich, sein einziger Sohn, denselben Buben gen Himmel. Wenn ich in seiner Heiligung ihn fasse, bereitet und geschickt zum Übergang, wäre mein Vater dann gerecht. Nein, das wäre Sold und Löhnung, Rache nicht. Er überfiel in Wüstheit meinen Vater. Hinweg, mein Schwert! sei schrecklicher gezückt, wenn er berauscht ist, schlafend, in der Wut, in seines Betts blutschändrischen Freuden, beim Doppeln, Fluchen oder anderem Tun, das keine Spur des Heiles hat, dann treff ihn, die Fersen bäume ihr Himmel an, und seine Seele soll so verdammt und schwarz sein wie die Hölle, wohin sie fährt. Die Mutter wartet mein. Dies soll nur Frist, die in siechen Tagen sein. Er kommt sogleich. Setzt ihm mit Nachdruck zu. Sagt ihm, dass er zu wilde Streiche macht. Ich will hier still mich bergen. Ich bitte euch schon. Verlasst euch drauf. Sorgt meinetwegen nicht. Zieht euch zurück. Ich höre ihn kommen. Nun, Mutter, sag, was gibt's? Hamlet, dein Vater ist von dir beleidigt. Mutter, mein Vater ist von euch beleidigt. Kommt, kommt, ihr sprecht mit einer losen Zunge. Geht, geht, ihr sprecht mit einer bösen Zunge. Was soll das, Hamlet? Ihr sollt nicht vom Platze nicht gehen, bis ich euch einen Spiegel zeige, worin ihr euer Innerstes erblickt. Was willst du tun? Will mich mein Sohn ermorden? Hilfe, Hilfe! Hilfe, hey, herbei! Eine Ratte hinter der Tapete. Den Degen weg! Stich nicht, geliebter Hamlet! Top. Hilf Gott! Ich werde ein Goldstück. Oh, ich bin tot. Weh mir. Was tatest du? Für wahr? Ich weiß es nicht. Ist es der König? Polonius. Oh, welche rasche blutige Tat ist dies? Ja, gute Mutter, eine blutige Tat. So schlimm beinahe, als einen König töten und in die Ehe mit seinem Bruder treten. Einen König töten? Du kläglicher, vorwitziger Narr. Fahr wohl. Ich nahm dich für den Hören. Nimm dein Los. Du siehst, zu viel Geschäftigkeit ist misslich. Ringt nicht die Hände so um diesen toten Mann. Oh. Still! Setzt euch nieder! Seht, des Himmels Antlitz glüht. Ja, diese Feste, dieser Weltbau zeigt mit Trauerminen wie vom jüngsten Tag Trübsinn bei diesem Werk. Von welchem Werk redet ihr? Weh, welches Werk brüllt denn so laut und donnert ihm verkünden? Seht hier, auf dieses Bildnis meines Vaters und auf dies, das nachgeahmte Gleichnis zweier Brüder. Seht, welche Anmut wohnt auf seinen Brauen. Apollos Locken, Jobes hohe Stirn, ein Aug wie Mars zum Drohen und zum Gebieten, in Wahrheit ein Verein und eine Bildung, auf die sein Siegel jeder Gott gedrückt, der Weltgewehr für einen Mann zu leisten. Dies war euer Gatte. Seht nun her, was folgt. Hier ist euer Gatte. Gleich der brandigen Ehre, verderblich seinem Bruder. Habt ihr Augen? Nennt es nicht Liebe. Denn in eurem Alter ist der Tumult im Blute zahm. Was für ein Teufel hat euch beim Blindekuhspiel so betört? Oh, Hamlet, sprich nicht mehr. Mann, zu leben im Schweiß und Brot in meines edlen Betts, gebrüten, feulnis, buhlend und sich panisch über dem Gasbelägt. Oh, sprich nicht mehr. Mir dringen diese Worte ins Ohr wie Dolche. Nicht weiter, lieber Hamlet. Ein Mörder und ein Schalk, ein Knecht. Nicht wert das Zehntel eines Zwanzigstels von ihm, der euer Gemahl war. Ein Hanswurst von König, ein Beutelschneider, der die reiche Krone stahl. Ein beflickter Lumpenkönig. Schirmt mich und schwingt die Flügel über mir, ihr Himmelsscharen. Vater, was willst du hier? Kommst du nicht, deinem trägen Sohn zu schelten, der Zeit und Leidenschaft versäumt zur großen Vollführung deines furchtbaren Gebots? Weh mir. Vergiss nicht. Diese Heimsuchung soll nur den abgestumpften Vorsatz stärken. Doch schau, Entsetzen liegt auf deiner Mutter. Tritt zwischen sie und ihre Seele im Kampf. Sprich mit ihr, Hamlet. Wie ist euch, Mutter? Ach, wie ist denn euch, dass ihr die Augen heftet auf das Leere und redet mit der körperlosen Luft? Oh, lieber Sohn, wo schaust du hin? Auf ihn. Auf ihn. Seht ihr, wie blass er starrt? Sein Anblick, seine Sache würde Stein in die Vernunft einprägen. Seht ihr dort nichts? Gar nichts. Doch sehe ich alles, was dort ist. Und hörtet ihr auch nichts? Nein, nichts als uns. Dann seht nur hin, seht nur. Er steht sich weg. Mein Vater in leibhaftiger Gestalt. Seht ihr, dort geht er eben durch die Tür. Dies war nur eures Hirnes Ausgeburt. Mutter, beichtet vor dem Himmel. Bereuet, was geschehen, und meidet Künftiges. Dünkt nicht das Unkraut, das es mehr noch wuche. Oh, Hamlet, du zerspaltest mir das Herz. Oh, werf den schlechten Teil davon hinweg und lebet reiner mit der anderen Hälfte. Gute Nacht. Doch meidet meines Oheims Bett. Zur Grausamkeit zwingt bloß Liebe mich. Gute Nacht. Ein Wort noch, gute Mutter. Was soll ich tun? Durchaus nicht das, was ich euch heiße, tun. Lasst den gedunsenen König euch ins Bett von Neuem locken und für ein paar verbuhlte Küss. Ein Spielen in eurem Nacken mit verdammten Fingern bringt diesen ganzen Handel an den Tag, dass ich in keiner wahren Tollheit bin, nur toll aus List. Gut wär's, ihr liest sie ein bisschen. Sei du gewiss, wenn Worte Atem sind und Atem Leben ist, habe ich kein Leben, das auszuatmen, was du mir gesagt. Nun, Mutter, gute Nacht. Der Ratsherr da ist jetzt sehr still, geheim und ernst fürwahr, der sonst ein schelmscher alter Schwätzer war. Kommt her! Ich muss mit euch zu Ende kommen. Nacht, Mutter. Hamlet. Ja, Herr? Wo ist Polonius? Beim Nachtmahl. Wo? Nicht, wo er speist, sondern wo er gespeist wird. Eine Reichsversammlung von Würmern hat sich eben an ihn gemacht. Wahrhaftig, Herr, so ein Wurm ist der einzige Kaiser, was die Tafel betrifft. Wir messen alle anderen Kreaturen, um uns zu messen, und uns selber messen wir für Maden. Hamlet, wo ist Polonius? Im Himmel. Wenn euer Bote ihn da nicht findet, dann sucht ihn selbst am anderen Ort. In einem Monat aber werdet ihr ihn wittern, wenn ihr die Treppe zur Galerie hinaufgeht. Geht, sucht ihn dort. Er wird warten, bis ihr kommt. Hamlet, für deine eigene Sicherheit, die uns so wert ist, wie uns innig kränkt, was du getan, schickt dieser Mord dich fort mit Feuereil. Deshalb rüste dich. Ein Schiff ist fertig und der Wind ist günstig. Schon warten die Gefährten. Alles winkt nach England. Nach England? Ich nach England? Ja, Hamlet. Gut. So ist es, wenn du unsere Absicht wüsstest. Ich sehe einen Cherub, der sie sieht. Lebt wohl, Mutter? Dein liebevoller Vater, Hamlet. Meine Mutter. Vater und Mutter sind Mann und Weib sind ein Fleisch, also meine Mutter. Auf nach England! Es lebe Fortinbras, der Prinz von Norwegen. Hört ihr die Lerchen jubilieren, Männer? Sie jubeln hier in Dänemark nicht anders als bei uns in Norwegen. Haltet Schritt! Geht, Hauptmann. Grüßt von mir den Dänenkönig. Sagt ihm, dass Fortinbras auf sein Gestatten für den versprochenen Zug durch sein Gebiet Geleit begehrt. Will seine Majestät uns sprechen, so wollen wir pflichtmäßig ihn begrüßen. Das meldet ihm. Ich will es tun, mein Prinz. Rückt langsam vor! Wes waren diese Truppen, lieber Herr? Sie sind von Norwegen, Herr. Wozu bestimmt? Ich bitte euch auf Dänemarks Ebene. Sie ziehen gegen Polen. Die sind's. Wer führt sie an? Des alten Norwegs Neffe Fortinbras. Geht Fortinbras aufs ganze Polen oder nur auf einen Grenzort? Wir gehen ein kleines Fleckchen Erde zu gewinnen, das keinen Vorteil als den Namen bringt. Für 5 Dukaten möchte ich's nicht pachten. So wird es der Polak nicht halten wollen. Doch, es ist schon besetzt. 2000 Seelen, 20.000 Goldstück entscheiden diesen Lumpenzwist noch nicht. Dies ist des Wohlstands und der Ruhgeschwür, das innen aufbricht, während sich von außen kein Grund des Todes zeigt. Ich danke euch, Herr. Geleit euch Gott. Beliebt es euch, nachdem der Hauptmann fort und ihr erfahren habt, um was es geht, mit uns zu kommen, Prinz? Die Schiffe warten. Ich komme gleich euch nach, geht nur voran. Ich komme ganz gewiss, Herr Güldenstern. Wie jeder Anlass mich verklagt und spornt die träge Rache an. Was ist der Mensch, wenn seiner Zeitgewinn sein höchstes Gut nur Schlaf und Essen ist? Ein Vieh, nichts weiter. Oh ja, der uns mit solcher Denkkraft schuf, vorauszuschauen und rückwärts, gab uns nicht die Fähigkeit und göttliche Vernunft, nutzlos in uns zu schimmeln. Sei es nun viehisch vergessen, sei es ein banger Zweifel, der zu genau den Ausgang überdenkt. Ich weiß nicht, weswegen ich noch lebe, um zu sagen, man soll dies tun, da ich doch Grund und Willen und Kraft und Mittel habe, es zu tun. Beispiele mahnen, weltengroß, so dieses Heer, von solcher Zahl und Stärke, von einem zarten Prinzen angeführt, des Mut von hoher Ehrbegier geschwellt, die Stirn dem unsichtbaren Ausgang beut und sein vergänglich und verletzbar Teil preisgibt dem Glück, dem Tod und der Gefahr für eine Nussschal. Wahrhaft groß sein heißt nicht ohne großem Gegenstand sich regen. Doch einen Strohhalm selber groß verfechten, wenn Ehre auf dem Spiel. Wie denn steh ich? Den seines Vaters Mord, der Mutter Schande, Antriebe der Vernunft und des Geblüts, den nichts erweckt? Ich sehe indes beschämt den nahen Tod von 20.000 Mann, die für eine Grille, ein Phantom des Ruhms, zum Grab gehen wie ins Bett. Es gilt ein Fleckchen, worauf die Zahl der Streitenden nicht kämpfen kann, nicht Gruft genug und Raum, um die Erschlagene nur zu verbergen. Oh, von Stund an trachtet nach Blutgedanken. Oder seid verachtet. Thank you. will mit ihr nicht sprechen. Und ich, der König, gleichfalls nicht, Horatio. Ophelia drängt und sie ist außer sich. Ihr Zustand ist erbarmenswert. Wenn ihr sie seht, unsicheren Gangs, als suchten ihre Füße den Platz auf dieser festen Erde, auf den sie treten dürfte, ohne Schrecken und ohne Angst, dann würdet ihr, O Majestäten, so hart nicht bleiben, wie ihr scheint. Was will sie denn? Vielleicht euch ihre Blumen schenken, die sie im aufgelösten Haar sich eingesteckt. Vielleicht von euch, O Königin, sich den verwirrten Anzug ordnen lassen, wie von einer Mutter. Oder nur die Mutter Hamlets sehen, um sich bei ihrem Anblick die Gedanken, die verwirrten, selbst zu ordnen. Königin, was weiß ich? Sie spricht von ihrem toten Vater, sagt, sie höre, die Welt sei schlimm, und ächzt und schlägt an ihre Brust. Ein Strohhalm ärgert sie. Sie spricht verworren mit halbem Sinn. Dort kommt sie. Oh, ist die schöne Majestät von Dänemark. Wie geht's, Ophelia? Wie erkenn ich dein Treulieb vor den anderen nun? Ophelia! An den Muschelhut und Stab und den Sandelschuh. Ach, süßes Fräulein, wozu soll dies Lied? Was beliebt? Nein, bitte hört. Er ist lange tot und hin, tot und hin, Fräulein. Ihm zu Häupten ein Rasengrün, ihm zu Fuß ein Stein. Oh! Aber sagt, Ophelia! Bitte euch, hört! Sein Leichenhemd weiß wie Schnee zu sehen, geziert mit Blumen. Das ungetränt zum Grab muss gehen vom Liebesregen. Wie geht's euch, holdes Fräulein? Gottes Lohn, recht gut. Sie sagen, die Eule war eines Bäckers Tochter. Ach, Herr. Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können. Gott segne euch die Mahlzeit. Auf morgen ist St. Valentinstag, wohl an der Zeit noch früh. Und ich ne Maid am Fenster schlag, will sein euer Valentin. Er war bereit, dann sein Kleid mit auf die Kammertür. Ließ ein die Maid, die als Nebei ging nimmer mehr herführen. Holde Ophelia. Wie lange ist sie schon so? Ich hoffe, es wird noch alles gut. Wir müssen geduldig sein. Aber ich kann nicht umhin zu weinen, wenn ich denke, dass sie ihn in die kalte Erde gelegt haben. Mein Bruder soll davon wissen. Und so danke ich euch für euren guten Rat. Kommt, meine Kutsche. Gute Nacht, Damen. Gute Nacht, süße Damen. Gute Nacht, gute Nacht. Er folgt auf dem Fuß ihr nach, bewacht sie recht. Oh, dies ist Gift des tiefen Grams. Es quillt aus ihres Vaters Tod, oh Gertrud. Gertrud, wenn Leiden nahen, so nahen sie nicht als Plänkler. Nein, in Geschwadern. Erst ihr Vater tot, dann euer Sohn fort, er der wüste Stifter gerechten eigenen Bands. Das Volk in Aufruhr, Wirr und dumpf fragt munkelnd über den Tod des redlichen Polonius, wie töricht war es von uns, so rasch ihn zu begraben. Dann ihr Bruder zurück aus Frankreich hüllt sich ein, ermangelt der Ohrenbläser nicht in anzustecken mit Giftchen reden von des Vaters Tode. Was ist das für ein Lärm? Wo sind die Wachen? Lass die Türen besetzen! Der Pöbel schreit zur Warnung! Laertes wäre König! Zum Himmel jauchzen Mützen, Hände, Zungen! Laertes König! König sei Laertes! Verkehrt Gespür, ihr falschen Dänenhunde! Die Tore sind gesprengt! Wer ist denn dieser König? Du schnöder König! Gib mir meinen Vater wieder! Bester Laertes, ruhig! Ich bin kein Bastard, Herr! Was bist du so entrüstet? Gertrud, lass ihn! Sprich, junger Mann! Wo ist mein Vater? Tot. Nicht durch den König. Lass ihn nur satt sich fragen. Wie kam er um? Wenn ihr von eures teuren Vaters Tod das Sichere wissen wollt, ist's eurer Rache Absicht, als Sieger einzusacken, Freund und Feind? Nur seine Feinde. Still, Herr, schreit nicht gleich auf. Dort kommt Ophelia, eure Schwester, aber still. Jo, heißer, heißer, heißer. Und manche Tränen fiel in Grabes Schoß. Fahr wohl, meine Taube. Schwester, hättest du Vernunft und mahntest uns zur Rache, es könnte so nicht rühren. Da ist Rosmarin, das ist zum Andenken. Ich bitte euch, liebes Herz, gedenket meiner. Da ist Vergissmeinnicht, das ist für die Treue. Da ist Fenchel für euch und Aglei, da ist Raute für euch und hier ist welche für mich. Ihr könnt eure Raute mit einem Abzeichen tragen. Da ist Maßlieb. Ich wollte euch ein paar Veilchen geben, aber sie welkten alle, da mein Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende. Sein Bart war so weiß wie Schnee, sein Haupt dem Flachse gleich. Er ist hin, und kein Leid bringt Gewinn. Gott helf ihm ins Himmel. Laertes, ihr habt viel gesehen, noch mehr gehört. Nun folgt mir auf mein Zimmer. Und wo die Schuld ist, mag das Richtbeil fallen. Seid ihr Horatio, Herr? Ich bin's. Hier ist ein Brief von dem Gesandten, der nach England reisen sollte. Gib her. Horatio, wenn du dies durchgelesen hast, verschaffe diesen Leuten Zutritt beim Könige, sie haben Briefe für ihn. Wir waren noch nicht Tage auf der See, als ein stark gerüsteter Korsar Jagd auf uns machte. Da wir im Segeln zu langsam waren, legten wir eine notgedrungene Tapferkeit an und während des Handgemenges enterte ich. In diesem Augenblicke machten sie sich von uns los, und so ward ich ihr Gefangener. Sie haben mich wie barmherzige Diebe behandelt, aber sie wussten wohl, was sie taten. Ich muss ihnen einen Dienst leisten. Du aber sorge, dass der König die Briefe bekommt, die ich sende, und begib dich zu mir in der Eile, mit der du den Tod fliehen würdest. Ich habe dir Worte ins Ohr zu raunen, die dich stumm machen werden. Diese guten Leute, die Briefe überbringen, werden dich hinführen, wo ich bin. Rosenkranz und Güldenstern setzen ihre Reise nach England fort. Über sie habe ich dir viel zu erzählen. Lebe wohl. Ewig der Deine. Hamlet. So Prinz Hamlet an Horatio. Im Brief an seinen Oheim stand, er Hamlet sei zurückgekehrt, sei nackt an Dänemarks Strande ausgesetzt und bitte morgen vor des Oheims königliches Aug zu treten, um ihm zu berichten. Der König, der in Laertes Gegenwart den Brief empfing, erfasste alles und entwarf im Augenblick den Plan, um Hamlet zu beseitigen. Hamlet kommt her. Was wollt ihr unternehmen, um euch zu zeigen, eures Vaters Sohn in Taten mehr als Worten? Ihn in der Kirche erwürgen. Mord sollte freilich nirgends frei stattfinden und Rache keine Grenzen. Doch Laertes, noch Besseres weiß ich. Man hat seit eurer Reise euch viel gerühmt um eine Eigenschaft, worin ihr sagt, man glänzt. Man gab euch meisterliches Lob für eure Kunst und Übung in den Waffen, insonderheit die Führung des Rapiers. Und das vor Hamlets Ohr. Nun, Laertes, wir lassen eure Trefflichkeit ihm preisen, bringen euch zusammen und stellen Wetten an auf eure Köpfe. Er, achtlos, frei von allem Arg, wird die Rapiere nicht genau besehen. So könnt ihr leicht mit ein paar kleinen Griffen euch eine nicht gestumpfte Klinge wählen und ihn mit einem wohlgeführten Stoß für euren Vater lohnen. Ich will's tun und zu dem Endzweck meinen Degen salben. Mit Gift will ich die Spitze meines Degens netzen, so dass es, streif ich ihn nur oben hin, den Tod ihn bringt. Schlägt dies fehl, so muss der Plan noch einen Rückhalt haben. Wenn ihr vom Fechten heiß und durstig seid und er zu trinken fordert, soll ein Kelch bereitstehen, der, wenn er davon nur nippt, entginge etwa eurem Giftchen Stich, noch unseren Anschlag sichert, aber still. Oh, mein Gemahl! Nun, werte Königin! Ein Leiden tritt dem anderen auf die Fersen, so schleunig folgen sie. Laertes, eure Schwester ist ertrunken. Ertrunken? Sagt ihr? Wo? Es neigt ein Weidenbaum sich über den Bach und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, mit welchem sie fantastisch Kränze wand von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kuckucksblumen. Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde an den gesenkten Ästen aufzuhängen, zerbrach ein falscher Zweig und niederfielen die rankenden Trophäen und sie selbst ins weinende Gewässer. Ihre Kleider verbreiteten sich weit und trugen sie Sirenen gleich ein Weilchen noch empor, indes sie Stellen alter Weisen sang, als ob sie nicht die eigene Not begriffe, wie ein Geschöpf, geboren und begabt für dieses Element. Doch lange währt es nicht, bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, das arme Kind von ihren Melodien hinunterzogen in den schlammigen Tod. Zu viel des Wassers hast du, arme Schwester. Drum halt ich meine Tränen auf. Lebt wohl, mein Fürst. Ich habe Flammenworte, welche gern auflodern möchten. Wenn nur diese Torheit sie nicht ertränkte. Lass uns folgen, Gertrud. Hier hatte ich Mühe, seine Wut zu stillen. Nun fürcht ich, bricht dies wieder ihre Schranken. Drum lass uns folgen. Thank you. Das dünkte mir so süß, die Zeit zu verbringen, ach, früh und spät. Hat dieser Totengräberkerl kein Gefühl von seinem Geschäft? Er gräbt ein Grab und singt dabei. Die Gewohnheit hat es ihm zu einer leichten Sache gemacht. So pflegt es zu sein. Hat mich gepackt mit der Faust und hat mich weg aus dem Lande geschifft. Doch lass uns zu meiner Fahrt nach England zurückkehren. Den Schiffermantel umgeworfen, tappte ich im Dunkel nach Rosenkranz und Güldenstern und fand sie glücklich. Griff ihr Paket für Englands König, in dem der Brief von meinem Oheim sich verbarg, zurück in die Kajüte. Meine Furcht vergaß die Schicklichkeit und dreist erbrach ich ihren höchsten Auftrag. Hier, Horatio, fand ich, oh königliches Bubenstück, ein streng Geheiß, gespickt mit vielen Gründen, das also gleich und ohne Verzug, selbst nicht so lange, um das Beil zu schärfen, das Haupt mir abgeschlagen werden sollte. Ist das möglich? So ringsumstrickt von Bübereien, setzt ich mich, sann einen neuen Brief aus, schrieb ihn schön mit vielen Klauseln über Freundschaft, Friede und forderte von England, die Überbringer schnell zum Tod zu fördern, selbst ohne Frist zum Beichten. Und Rosenkranz und Güldenstern gehen drauf. Ei, Freund, Sie buhlten ja um dies Geschäft. Sie rühren mein Gewissen nicht. Es ist misslich, wenn die schlechtere Natur sich zwischen die entbrannten Degenspitzen von mächtigen Gegnern stellt. Samt einem Kittel aus Lein. Und oh, eine Grube, gar tief und hohl, für solch einen Gast muss sein. Für was für einen Mann gräbst du das Grab? Für keinen Mann. Für was für eine Frau denn? Auch für keine. Wer soll denn darin bestattet werden? Eine gewesene Frau, Herr. Aber Gott hab sie selig, sie ist tot. Das Zeitalter wird so spitzfindig, dass der Bauer dem Hofmann auf die Fersen tritt. Wie lange bist du schon Totengräber? Seit unser voriger König Hamlet den alten Fortinbras überwand. Wie lange ist das her? Ja, wisst ihr das nicht? Das weiß doch jeder nach. Just als der junge Hamlet geboren wurde, der nun toll geworden und nach England geschickt ist. Warum nach England? Na, weil er toll war. Er soll er seinen Verstand wiederkriegen. Wenn er ihn nicht wiederkriegt, so tut's auch nichts. Man wird ihn in England nicht viel anmerken. Wie lange liegt wohl einer in der Erde, ehe er verfault? Tja, meiner treue Herr, wenn er nicht schon vor dem Tode verfault ist, so dauert es euch an 8 bis 9 Jahre aus. Logisch, aber 9 Jahre. Warum der länger als ein anderer? Na, Herr, sein Gewerbe gerbt ihm das Fell so, dass es eine lange Zeit das Wasser abhält. Und das Wasser errichtet euch so eine Blitzleiche verteufelt zugrunde. Hier, Herr, hier dieser Schädel. Er hat euch nun so 23 Jahre in der Erde gelegen. Wem gehörte er? Alle Wetter über den tollen Schalk. Er goss mir mal eine Flasche Rheinwein über den Kopf. Es war Yoricks Schädel, Herr des Königs Spaßmacher. Diese? Ja, ja, hier, der. Lass mich sehen. Ach, armer Yorick. Ich kannte ihn, Horatio. Ein Bursche von unendlichem Humor. Er hat mich 1000 Mal auf dem Rücken getragen und jetzt, wie schaudert meine Einbildungskraft davor. Mir wird ganz übel. Hier hingen seine Lippen, die ich geküsst habe. Wo sind nun deine Schwänke, deine Sprünge, deine Lieder? deine Blitze von Lustigkeit, wobei die ganze Tafel in Lachen ausbrach. Alles weggeschrumpft. Nun denn, so begib dich in die Kammer der gnädigen Frau und sag ihr, wenn sie einen Finger dick auflegt, solch Gesicht muss sie endlich bekommen. Damit mach sie lachen. Doch still, beiseite, Horatio. Dort kommt der König. Die Königin, der Hof. Wem folgen sie? Und mit solch unvollständigen Feierlichkeiten. Dies zeigt an, die Leiche, der sie folgen, gab sich selbst verzweiflungsvoll den Tod. Sie war von Stand. Verstecken wir uns schnell. Was für Gebräuche sonst, Priester? Das ist Laertes. Was für Gebräuche sonst? Wir dehnten die Gebräuche aus, soweit die Vollmacht reicht. Ihr Tod war zweifelhaft. Und wenn kein Machtgebot die Ordnung hemmte, so hätte sie in ungeweihtem Grund bis zur Gerichtsposaune wohnen müssen. Senkt sie ein. Und ihrer schönen, unbefleckten Hülle entsprießen Veilchen. Hör, du harter Priester, ein Engel am Thron wird meine Schwester sein. Was? Die schöne Ophelia? Der süßen Süßes, lebe wohl. Ich hoffte, du solltest meines Hamlets Gattin sein. Dein Brautbett wollte ich schmücken, süßes Kind, und nicht dein Grab bestreuen. O dreifach wehe, treff zehnmal dreifach das verfluchte Haupt, des Untat deine sinnige Vernunft entwendet hat. Lass noch die Erde weg! Er sprang bei Gott ins Grab. Nun häuft den Staub auf Lebende und Tote, bis ihr die Fläche habt zum Berg gemacht. Hoch über Pelion und das blaue Haupt des wolkigen Olympos. Wer ist der, des Gram mit solchem Schwalle tönt? Der Spruch des Wehs der Sternelauf beschwört, sodass sie stillstehen wie schreckbefangene Hörer. Hier bin ich! Im Grab, Ophelians, neben dir im Grab. Teufel deiner Seele! Du betest schlecht. Ich bitte dich, lass die Hand von meiner Gurgel. Denn ob ich schon nicht jäh und heftig bin, so ist doch was Gefährliches an mir, dass ich zu scheuen dir rate. Weg die Hand! Man trenne sie! Hamlet! Hamlet! Ihr Herren! Bester Prinz, seid ruhig! Nein! Diese Sache fechte ich aus mit ihm so lang, bis meine Augenlider sinken. Oh, mein Sohn, welche Sache? Ich liebt Ophelians. 40.000 Brüder mit ihrem ganzen Maß von Liebe hätten nicht meine Summe reicht. Was willst du für sie tun? Willst weinen, fechten, fasten, dich zerreißen? Willst Essig trinken, Krokodile essen? Ich tu's! Kommst du zu winseln her? Springst du mir Trotz zu bieten in ihr Grab? Lass dich mit ihr begraben! Ich will's auch! Prahlst du groß? Ich kann's so gut wie du. Dies ist bloß Wahnsinn. So tobt der Anfall eine Weile in ihm. Hör doch, Herr. Was ist der Grund, dass ihr mir so begegnet? Ich liebt euch immer. Doch, es macht nichts aus. Ein Herkules soll nach Vermögen tun. Die Katz miaut. Der Hund will auch nicht ruhen. Ich bitte dich, Horatio, geh ihm nach. Laertes, unser Plan von gestern, stärk euch die Geduld. Wir bringen dies zum schleunigen Entscheid. Thank you. Ausrück, was ist es Laertes Waffe? Degen und Stoßklinge. Der Königprinz hat mit Laertes 6 Berberhengste gewettet, wogegen er 6 französische Degen samt Zubehör verpfändet hat. Das ist eine französische Wette gegen eine dänische. Weswegen haben Sie dies verpfändet, wie ihr es nennt? Der Königprinz hat gewettet, dass Laertes in 12 Stößen von beiden Seiten nicht über 3 vor euch voraus haben soll. Er hat auf 12-9 gewettet. Ich will hier im Saal auf und ab gehen. Und wenn es seiner Majestät gefällt, lasst die Rapiere bringen. Hat Laertes Lust und bleibt der König bei seinem Vorsatz, so will ich für ihn gewinnen, wenn ich kann. Wo nicht, so werde ich nichts als die Schande und die überzähligen Stöße davontragen. Geht, Herr Osric, meldet, dass ich will. Ich eile. Ihr werdet diese Wette verlieren, mein Prinz. Ich denke nicht. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie übel es mir ums Herz ist. Doch, es tut nichts. Wenn eurem Gemüt irgendetwas widersteht, so gehorcht ihm. Nicht im Geringsten. Ich trotze allen Vorbedeutungen. Es waltet eine besondere Vorsehung über dem Fall eines Sperlings. Geschieht es jetzt, so geschieht es nicht in Zukunft. Geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es jetzt. Geschieht es jetzt nicht, so geschieht es doch einmal. In Bereitschaft sein ist alles. Da kommt der König mit Laertes. Die Königin. Der ganze Hof. Kommt, Hamlet, kommt. Nehmt des Laertes Hand von mir. Gewährt Verzeihung, Herr. Ich tat euch Unrecht. Allein verzeiht mir als ein Edelmann. Der Kreis hier weiß, ihr hört es auch gewiss, wie ich mit schwerem Trübsinn bin geplagt. Was ich getan, dass die Natur in euch, die Ehr und Sitte hart aufgeregt, erklär ich hier für Wahnsinn. Vor diesen Zeugen, Herr, lasst mein Verneinen aller schlimmen Absicht so weit vor eurer Großmut mich entlasten, dass ich den Pfeil abschießend übers Haus den Bruder traf. Nach der Natur genügt mir die Entschuldigung. Gebt uns Rapiere, kommt. Kommt eines mir. Gebt ihnen die Rapiere, bester Osric. Der Degen ist zu schwer für mich. Der Degen steht mir an. Wie dieser mir. Setzt dir den Kelch mit Wein auf diesen Tisch. Laertes, wagen wir den Gang. Wohlan, mein Prinz. Eins. Nein. Richterspruch. Getroffen, offenbar getroffen. Gut, noch einmal. Halt! Weinherr, die Perlen, mein Sohn und Erbe, wenn du gewinnst, ist dein. Ich werf sie in den Becher. Trink, Hamlet, aus diesem Kelch. Ich fechte es diesen Gang, den Kelch beiseite. Komm. Wiederum getroffen. Herr, was sagt ihr? Berührt, berührt, ich gebe es zu. Unser Sohn gewinnt, Gertrude. Hier, Hamlet, nimm mein Tuch. Reib dir die Stirn. Ich, deine Mutter, trinke auf dein Glück, mein Hamlet. Gnädige Mutter. Du bist nicht durstig, Gertrud. Lass mich, ich trinke auf sein Glück. Trink nicht. Es ist der giftige Kelch. Es ist zu spät. Hamlet. Sogleich, ich darf jetzt noch nicht trinken. Laertes, kommt zum dritten Gang. Ihr tändelt. Ich bitte euch, stoß mit eurer ganzen Kraft. Ich fürchte, dass ihr mich zum Besten habt. Meint ihr? Wohlan. Jetzt seht euch vor, mein Prinz. Na. Ihr habt getroffen. Trennt sie, sie ist in der Hitze. Nein! Wechseln wir die Degen. Das muss nicht sein. Ich will's. So sei's. Da straf ich euch. Was ist mit meiner Mutter? Es ist nur Ohnmacht, weil sie euch beide bluten sieht. Der Trank. Oh, lieber Hamlet, der Trank verbrennt mich. Es ist Gift. Im Becher. Oh, Büberei! Verrat! Sucht, wo er steckt! Hier. Hamlet. Hamlet, sieh. Hier liege ich. Nie wieder aufzustehen. Und auch in dir ist keine halbe Stunde Leben. Hamlet, Des Frevels Werkzeug ist in deiner Hand. Unabgestumpft. Vergiftet. Vergiftet deine Mutter. Des Königs Schuld. Des Königs. Die Spitze. Auch vergiftet. So tu denn Gift dein Werk! Noch helft mir, Freunde! Ich bin nur verwundet! Hier, mörderischer, blutschändrischer, verruchter Däne! Trinke dein Gift und schluck die Perle! Trink und folge meiner Mutter! Horatio. Ich sterbe. Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall, ihr seid nur stumme Hörer dieser Handlung. Hätte ich nur Zeit. Der grause Scherge tut verhaftet eilig. Oh, ich könnt euch sagen. Doch sei es drum. Horatio, ich sterbe. Das starke Gift bewältigt meinen Geist. Du lebst. Erkläre mich und meine Sache den Unbefriedigten. Der Rest ist Schweigen. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.